Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich stelle mich erstmal vor, ich heiße Sigrid Graumann, bin Biologin und Philosophin, habe in den letzten Jahren vor allem zu bioethischen Fragen gearbeitet, auch zu Gentherapie, Pränataldiagnostik, zu solchen Fragen. Bin seit einem Jahr akademische Rätin an der Universität Oldenburg und unterrichte da politische Theorie. Zu meinem Vortrag heute, also ich werde es ganz konventionell machen, ohne PowerPoint. Und ich, nach dem Vorgespräch, das wir hatten, habe ich mir überlegt, mir so eine aktuelle Debatte aufzugreifen, die mich persönlich seit ein paar Jahren ziemlich ärgert. Die mittlerweile auch in, also die aus den englischsprachigen Ländern kommt, dort zuerst in der Bioethik eine Rolle gespielt hat, mittlerweile eine wichtige Rolle spielt in der politischen Theorie und die mittlerweile seit ein paar Jahren jetzt auch ganz prominent in Deutschland angekommen ist. Interessant in der Debatte ist, dass unter dem Stichpunkt, unter dem Stichwort neue Eugenik völlig geschichtslos diskutiert wird. Interessant ist daran auch, dass wenig konkret auf bestimmte technische Möglichkeiten oder das, was wir dann nachher hören zu Korea Huntington, also ganz wenig zu den wirklich aktuellen Problemen der neuen biomedizinischen Techniken verhandelt wird, sondern Zukunftsvisionen verhandelt werden. Also es wird vor allem danach gefragt, wenn sich die Möglichkeiten der Gendiagnostik und Gentherapie weiterentwickeln, wenn Visionen möglich sind der Gestaltung, was weiß ich, von Designerkindern, des Ausmerzens von Krankheiten, was wird denn da dagegen sprechen? Das ist so das grobe Thema. Und interessant ist außerdem, dass es nicht diejenigen sind, die die letzten 30 Jahre den bioethischen Diskurs geprägt haben, die hier so an vorderster Front diskutieren, sondern es sind wichtige Leute aus der politischen Theorie, vor allem aus der, also für die englischsprachigen Verhältnissen eher linke Theoretiker. Es sind viele Ex-Marxisten dabei, es sind so Leute dabei, ich werde nachher ein Buch vorstellen, wie Alan Buchanan oder Daniel Winkler, die vor allem die demokratischen Regierungen in den USA immer beraten haben. Das sind Leute, die sich in den vergangenen Jahren vor allem mit Fragen sozialer Gerechtigkeit beschäftigt haben. Es ist auch der Norman Daniels dabei, das ist ein ganz prominenter Fürsprecher für ein solidarisches Gesundheitssystem in den USA, der jetzt auch Obama berät. Also solche Leute sind an dieser Debatte beteiligt. Diese Diskussion hat sich mittlerweile auch ziemlich stark in den sozialen Bewegungen niedergeschlagen. Also in den USA ist es inzwischen, wenn man da auf Konferenzen geht, von Gentechnikkritikern ganz üblich, dass davon gesprochen wird, dass wir uns was überlegen müssen, wenn wir nicht in Zukunft in einer Gesellschaft leben wollen, in denen sogenannte Gene Rich and Gene Poor, deshalb steht es auch in dem Titel von dem Vortrag, gibt. Und zwar deshalb, weil die Vision die ist, dass wenn diese ganzen neuen biomedizinischen Möglichkeiten vor allem den Leuten und vor allem den Eltern zur Verfügung stehen, die sich diese Techniken leisten können, dann würden wir müssten wir uns mit einer Zukunft auseinandersetzen, in der dann die reichen Schichten, die Gesunden sind, die Leistungsstarken, diejenigen, die das genetische Design ihrer Kinder verbessert haben, während in den ärmeren Ländern und in den ärmeren Schichten diese Möglichkeiten dann nicht zur Verfügung stehen würden und deshalb dann da sowas wie eine genetische Degeneration stattfinden würde. Also manche, wenn man sich die Debatten genau anguckt und ein bisschen die deutsche Geschichte kennt, erinnert einen das sehr stark an die Vorkriegs-Erbhygiene-Bewegung in Deutschland, an der auch viele Sozialisten beteiligt waren, wo solche Fragen, genau solche Fragen auch schon eine Rolle gespielt haben. Das nur als Vorbemerkung, das ist das, um was es mir geht. Die Idee, genetische Eingriffe an Menschen durchzuführen. Die Idee hat die Entwicklung der molekularen Genetik im Grunde von ihren Anfängen an begleitet und war auch von Anfang an mit Kontroversen verbunden. Also auch das gilt schon für Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich werde trotzdem erst so in den 80er, 90er Jahren einsetzen. Einfach um den Hintergrund dieser Diskussion darzustellen. Bis zu dieser neuen Debatte jetzt war der Begriff Eugenik eigentlich tabuisiert. Ja, aufgrund der historischen Erfahrung wollte zumindest unter den Naturwissenschaftlern und den Medizinern, die mit diesen Techniken arbeiten, wie Pränataldiagnostik, Gentherapie und so weiter, wollte niemand was mit Eugenik zu tun haben. In den 80er Jahren ist die Debatte über eine neue Eugenik das erste Mal als neue Eugenikdebatte geführt worden, und zwar in dem Kontext, als die Pränataldiagnostik breit in der Praxis eingeführt worden ist und dann kurz drauf die In-vitro-Fertilisation. Auf die Möglichkeiten, also auf die Einführung in der Praxis, ist in der Öffentlichkeit ziemlich skeptisch reagiert worden. Es gab Bewegungen dagegen, die sich dagegen gerichtet haben. Und die Reaktion auf der Seite der Mediziner und der Naturwissenschaftler, der Genetiker war, dass sie sich klar von jeder eugenischen Zielsetzung abgegrenzt haben. Und zwar haben sie gesagt, das legitime Ziel des Einsatzes von Pränataldiagnostik und dann später auch Fortpflanzungsmedizin ist lediglich individuellen Paaren, und zwar ungewollt Kinderlosen oder Paaren, die ein hohes genetisches Risiko, sogenanntes Risiko in ihrer Familie haben, also bei denen praktisch bekannt ist, dass sie ein relativ großes Risiko haben, ein krankes oder behindertes Kind zu bekommen, denen individuelle Hilfen anzubieten. Das hätte deshalb mit Eugenik nichts zu tun, weil es nicht um eugenische staatliche Bevölkerungsprogramme geht, wie vorher in Deutschland und in vielen anderen Ländern, sondern es ist alleine eine individuelle Hilfestellung. Ja? Also es hat nichts mit gesundheitspolitischen Zielsetzungen zu tun, sondern man greift einen Wunsch auf von betroffenen Paaren, also ihren Kinderwunsch möglichst ohne Risiko erfüllen zu können. Damit waren die Mediziner und vor allem die Humangenetiker ausgesprochen erfolgreich. Sie haben es hat sich daraufhin, also auf, als Reaktion auf diese Diskussion, so haben sich internationale Standards für die Anwendung von Gentests und für die humangenetische Beratung etabliert, die sich grundsätzlich von jeder eugenischen Zielsetzung und unter eugenischer Zielsetzung immer gesundheits-, bevölkerungspolitische Zielsetzung verstanden distanzieren. Dann war es eine Zeit lang ein bisschen ruhiger in der Debatte, ist in den 90er Jahren wieder aufgeflammt, als die erste somatische Gentherapie durchgeführt wurde. Das war irgendwann im Jahr 1990. Unter Gentherapie versteht man den Einsatz der Gentechnologie zur Therapie von Krankheiten. Und zwar werden da normalerweise bestimmte Körperzellen genetisch manipuliert, um entweder ein schädliches Genprodukt, ein krankmachendes Genprodukt zu eliminieren oder im Grunde einen biologischen pharmazeutischen Wirkstoff im Körper zu produzieren. Das steckt dahinter. Die Idee war, mit der Gentherapie, so wie sie am Anfang präsentiert worden ist von den Forschern, eine einfache, kausale, nebenwirkungsfreie Therapie für sogenannte monogene Erbkrankheiten, also die der damaligen Vorstellung entsprechend auf ein defektes Gen zurückgeführt werden. Das hat nicht funktioniert. Die Gentherapie wird heute breit in der Medizin eingesetzt, allerdings in der Krebstherapie und kaum noch für die ursprüngliche Zielsetzung. Aber die ursprüngliche Idee war Reparatur von genetischen Defekten. Also mit solchen Begriffen ist da auch gearbeitet worden. Auch das hat erstmal relativ heftige Gegenreaktionen hervorgerufen und auch die Forscher haben damals, und das kann man richtig schön an Publikationen in Nature und Science nachweisen, dass praktisch diese öffentliche Reaktion auf diese Gentherapie-Idee direkt zu der Herausbildung von dem therapeutischen Modell, so haben die das selbst in ihren Publikationen genannt, geführt. Und zwar haben sie gesagt, erstens, sie manipulieren nur Körperzellen und keine Keimzellen, also die genetische Veränderung wird nicht vererbt. Schon deshalb haben sie mit Eugenics nichts zu tun. Und zweitens ist es eine rein therapeutische Zielsetzung und keine eugenische. Und damit kommt ein neues Verständnis von Eugenik, hat sich damit durchgesetzt. Nämlich jetzt wird unter Eugenik plötzlich nur noch die Verbesserung von Eigenschaften verstanden, von individuellen Eigenschaften und nicht mehr praktisch sowas wie die Heilung von Krankheiten. Ja? Also wir haben jetzt im Grunde zwei Veränderungen. Erstmal, Eugenik ist staatlich verordnet. Davon hat man sich in der ersten Diskussionswelle verabschiedet. Also neue Eugenik ist dann praktisch keine Eugenik mehr, weil sie antwortet nur auf individuelle Bedürfnisse. Sie ist nicht staatlich verordnet. Und die zweite Differenzierung, es geht nicht um die Verbesserung von Eigenschaften, sondern es geht nur um die Therapie von Krankheiten. Also Therapie von Krankheiten im Interesse von individuellen Patienten oder Kinderwunschpaaren hat nichts mit Eugenik zu tun. Das war der Hintergrund. In der Diskussion haben sich fast alle großen Wissenschaftsorganisationen, in denen Genetiker, Humangenetiker organisiert sind, ganz klar von eugenischen Zielsetzungen distanziert, und sie haben gesagt, Keimbahnmanipulationen kommen für sie grundsätzlich nicht in Frage. Und da kommt jetzt noch mal ein anderes Argument rein, von naturwissenschaftlicher Seite, und da waren es jetzt vor allem die kritischen Naturwissenschaftler, die das praktisch intern in den Debatten stark gemacht haben. Von naturwissenschaftlicher Seite wurde gesagt, genetische Veränderungen an der Keimbahn sind grundsätzlich nicht kontrollierbar. Ja, wir gehen hier mit Risiken ein, die wir nicht eingehen können und die wir nicht verantworten können. Das hat dazu geführt, dass es zum Beispiel in der europäischen ist das Grundrechtecharta? Ja, in der europäischen Grundrechtecharta ein Verbot von Keimbahnmanipulationen gibt. Auch auf UN-Ebene, da gibt es keine verbindlichen Verträge, aber auch auf der Ebene der Vereinten Nationen gibt es zumindest eine Deklaration, die Keimbahneingriffe bannt. Okay, und dann kamen im Jahr 2000 einige politische Philosophen, die von diesen Debatten nichts, mit denen nichts zu tun hatten, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, die eher Technik- und Naturwissenschafts-euphorisch sind, aber aus anderen Gründen, eben aus diesem postmarxistischen Spektrum, haben angefangen, sich in diese Diskussion einzumischen. Es haben einige von diesen Philosophen, also gerade diese vier, die dieses Buch geschrieben haben, Alan Buchanan, Dan Brock, Norman Daniels und Daniel Wickler, das sind vier wichtige politische Philosophen aus den USA, die alle so in diesem Umfeld von John Rawls zu verorten sind, haben einen großen Batzen an Geld bekommen von dem ELSI-Programm. Das ist das Programm der amerikanischen Gesundheitsbehörde, das Begleitforschungsprogramm zur Förderung der Biomedizin. Die haben da viel Geld dafür bekommen, um ein Projekt dazu durchzuführen, wie diese biomedizinischen Techniken, die in die Fortpflanzung des Menschen eingreifen, ganz allgemein formuliert, zukünftig verantwortlich eingesetzt werden können. Das ist die Idee. Die Autoren von diesem Buch nennen es dann auch Genetics and Justice, also Genetik und Gerechtigkeit, distanzieren sich auch von jeder Form von Eugenik, aber aus ganz anderen Gründen. Sie sagen, das, was die Eugenik in den Anfang des 20. Jahrhunderts, was die Eugeniker damals gemacht haben, das waren schwere Verbrechen wie Zwangssterilisation, Euthanasie und so weiter. Mit solchen brutalen Methoden haben sie nichts zu tun. Das ist die einzige Abgrenzung, die sie vornehmen. Ansonsten, das ist wirklich ganz interessant, nehmen sie diese alten Debatten überhaupt nicht zur Kenntnis, sondern gehen davon aus, dass wenn solche brutalen, menschenrechtsverletzenden Methoden, und einige von denen sind auch im Menschenrechtsdiskurs ziemlich aktiv, also wenn solche brutalen, menschenrechtsverletzenden Methoden nicht eingesetzt werden, dann würde doch nichts dagegen sprechen, die Menschheit, den Gesundheitszustand der Menschheit zu verbessern und die großen Zivilisationskrankheiten und vor allem die schweren Erbkrankheiten endlich mal doch in den Griff zu bekommen. Also damit fängt das Ganze an. Sie unterstellen erstmal, dass das in Zukunft möglich ist. Also Sie fragen nicht danach, was da überhaupt an naturwissenschaftlicher Grundlage da ist. Sie fragen auch nicht danach, ob sowas kontrollierbar ist, sondern Sie gehen erstmal davon aus, es wird grundsätzlich in Zukunft möglich sein, schwere Erbkrankheiten zu besiegen, und Sie überlegen sich, was spricht denn dagegen. Als Bewertungsgrundlage beziehen Sie sich auf das, was Sie kennen aus der politischen Philosophie, nämlich auf Theorien von Verteilungsgerechtigkeit. Sie beziehen sich vor allem auf die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. Nach der Theorie von Rawls, die wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, also die Theorie von Rawls beschäftigt sich mit Prinzipien, nach denen soziale Werte wie Freiheit, Chancen, aber auch Einkommen, materielle Güter, Zugänge zu Ämtern und Positionen gerecht verteilt werden können. Nach Rawls sind Ungerechtigkeiten dann und nur dann legitim, also Ungerechtigkeiten sind legitim, die sind nie legitim, sondern Ungleichverteilung von Freiheiten, von Ressourcen, also alles kann man verteilen, sind dann legitim, wenn die am schlechtesten Gestellten in der Gesellschaft davon profitieren. Das ist die Grundlage. Und aus diesen Rawlschen Gerechtigkeitsprinzipien, nach denen eben alles gerecht zu verteilen ist, leiten sie erstens ab, dass dem Recht auf reproduktive Freiheit, also dem Kinderwunsch von Paaren, egal unter welchen Bedingungen die diesen haben, also diesem Recht auf reproduktive Freiheit und damit auch dem Recht, über das Schicksal der eigenen Kinder Entscheidungen zu treffen, ein extrem hoher Stellenwert zukommt. Und zwar ganz einfach deshalb, weil das die Menschen wollen. Dabei schließen sie in die Freiheit, in diese reproduktive Freiheit, die Wahl der genetischen Eigenschaft der eigenen Kinder ein, beziehungsweise nicht grundsätzlich aus. Es ist für diejenigen, die Rawls kennen, nach dem First Principle. Ja? First Principle, gleich praktisch die größtmöglichen Freiheiten für alle zu gewährleisten, ist erstmal das absolut das prioritäre Ziel. Gut, dann überlegen Sie sich, wenn wir das jetzt tun, wenn wir allen Paaren diese Freiheiten zur Verfügung, Freiheiten zugestehen, die genetische Ausstattung ihrer Kinder zu wählen oder zumindest bestimmte genetische Ausstattungen abzuwählen, nämlich die Anlagen für Krankheiten oder Behinderungen zufolge haben, dann kommen wir in die Situation, und jetzt kommt dieser Begriff der Gene Rich und der Gene Poor. Ja, wenn wir diese Freiheiten praktisch zugestehen, dann haben wir es zukünftig mit ganz großen Ungleichheiten zu tun, weil dann die Reichen eben für gesunde Nachkommen sorgen und für Leistungsstärke und die Intelligenz und die Sportlichkeit und was weiß ich, ihre Kinder optimieren, die Armen nicht. Also kommt jetzt das ein nachgeordnetes, also ein weiteres Gerechtigkeitsprinzip dazu, nachdem praktisch solche Ungleichverteilung, die dann entstehen würden, praktisch, muss jetzt überlegen, wie die, oder müssen Verteilungsregeln praktisch eingeführt werden, die diese Ungleichverteilung ausgleichen. Deshalb sagen Sie, dass diese Situation, dass die entsteht, die kann man nur so in den Griff bekommen, indem diese genetischen technischen Möglichkeiten fortpflanzungsmedizinische Hilfen, Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik, aber zukünftig auch Klonen, Keimbahnmanipulation, alles, was man sich so denken kann, das dürfen wir im Grunde breit nur dann, also dürfen wir nur dann anbieten, wenn wir es allen zugänglich machen. Das heißt, dass diese ganzen Methoden in ein solidarisches Gesundheitssystem aufgenommen werden müssen und dass damit praktisch die gesamte Bevölkerung auf diese Möglichkeiten Zugriff hat und eben alle für ihre Kinder eine gesunde Zukunft mit gesteigerte Intelligenz und so weiter ermöglichen. Dann diskutieren Sie ein weiteres Argument, was es bisher bei der Verteilung von Gesundheitsdienstleistungen diskutiert worden ist. Das ist das, was Norman Daniels vor allem diskutiert hat. Der hat nämlich bisher alle medizinischen Maßnahmen, die zur Verbesserung von Eigenschaften dienen, wie kosmetische Chirurgie oder was weiß ich, diese sogenannten Smart Drugs, also die so optimierte Psychopharmaka, die Leistungssteigerung ermöglichen. So was hat Daniels bisher in seiner Theorie für ein Gesundheitssystem bisher ausgeschlossen, weil er gesagt hat, dem kommt eine geringe Priorität zu. Jetzt sagen die aber, dass praktisch dadurch, dass die Auswirkungen sicher auch viele zukünftige Generationen beziehen würden, könnte man das so nicht mehr sagen. Also es geht nicht nur darum, Krankheiten auszumerzen, sondern es geht auch darum, die Möglichkeit von Intelligenz, Resistenz gegen Krankheiten und so weiter zu verbessern. Und sagen also, dass das einbezogen werden muss in die Gesundheitsversorgung. Interessanterweise ist in der ganzen Debatte bisher haben sich Naturwissenschaftler überhaupt nicht zu Wort gemeldet, sondern die stellen sich immer brav hinter diese Burschen, ja, und freuen sich, dass da jemand ihr Geschäft erledigt. Das ist wirklich, das ist das, was ich am auffälligsten fand an der ganzen Diskussion, dass auch gerade die Leute, die in den 20 Jahren, bevor dieses Buch erschienen ist und die Reaktionen darauf, sich immer von jeder eugenischen Intervention, so wie ich das vorher beschrieben habe, die gesagt haben, mit Keimwandmanipulation wollen wir es nichts zu tun haben, mit gesundheitspolitischen Zielsetzungen über Generationen weg wollen wir überhaupt nichts zu tun haben, die finden die Thesen jetzt plötzlich diskutierbar. Es gibt allerdings ein paar wenige, die darauf hinweisen, da gehörte Strawman zum Beispiel dazu und ein paar andere Genetiker, die sagen, Leute, das, was ihr hier diskutiert, hat überhaupt keine realistische Basis. Ihr arbeitet hier mit einem Modell eines genetischen Determinismus, der selbst innerhalb der Theoriebildung der Genetik, der Molekulargenetik heute niemand mehr vertritt. Die Vorstellung ist nämlich die, dass wir einzelne Gene haben oder vielleicht auch Genkomplexe, aber die uns greifbar sind, die uns zugänglich sind, ja, und die linear und zuverlässig bestimmte Merkmale steuern, also wie Krankheitsresistenz, wie Intelligenz, wie wir wissen aber heute, selbst für die Krankheiten, die man bis vor wenigen Jahren noch für monogenetisch bedingt angesehen hat, dass die Genregulation deutlich komplexer ist und dass man letztlich von dieser kausale Wirkungszusammenhang, Francis Crick in 70er Jahren als das zentrale genetische Dogma bezeichnet hat, steht heute in keinem Lehrbuch mehr so. Heute spricht man immer davon, dass phänotypische Eigenschaften durch mehrere Gene in Zusammenwirkung mit Umweltfaktoren determiniert sind und nicht auf einzelne Gene zurückgeführt werden können. Wenn das stimmt, wenn die genetische Regulation so wie die Modelle in Molekulargenetik heute entwickelt sind, wenn die so komplex sind, dann könnte man sich einen Eingriff ins Genom, solche gezielten Eingriffe, mal ganz abgesehen davon, dass man überhaupt keine Techniken hat, mit denen man sowas machen könnte, also man hat noch gar keine Vorstellung, wie das überhaupt passieren kann, ist es grundsätzlich, also aus wissenschaftstheoretischen Gründen grundsätzlich ausgeschlossen. Dazu kommt, dass alle Methoden, mit denen man heute in der Molekulargenetik arbeitet, im Grunde Trial-and-Error-Methoden sind. Das heißt, es sind Methoden, die mit denen genetische Veränderungen, also gibt es unterschiedliche Methoden, mit denen genetische Veränderungen angestrebt werden, deren Auswirkung aber erst über mehrere Selektionsschritte dann, also das heißt, man manipuliert eine große Anzahl an Lebewesen, Mäusen zum Beispiel, um transgene Mäuse herzustellen, selektiert die dann auf verschiedenen Entwicklungsstufen immer wieder diejenigen aus, bei denen es nicht geklappt hat oder bei denen Nebenwirkungen aufgetreten sind und hat dann praktisch in einem langen Forschungsprozess irgendwann mal am Ende eine Maus, die diese genetische Veränderung trägt, die man wollte. Warum das genau bei der Maus geklappt hat und nicht bei den 200 oder 300 anderen, die auf der Strecke geblieben sind, weiß niemand. Dass man solche Techniken an Menschen nicht anwenden kann, ist jedem halbwegs normal, also vernünftig denkenden Naturwissenschaftler klar. Diesen Leuten aus der politischen Philosophie aber nicht. Also schon aus dem Grund, denke ich, ist diese Diskussion im Grunde auf einer Basis, die jede Realität entbehrt. Von daher würde ich sagen, man muss diese Diskussion vor allem als einen ideologischen Durchbruch verstehen und auch in dem Kontext diskutieren. Ja, ich rede schon ein bisschen lang, glaube ich. Ich wollte nur noch auf die Gegenreaktion eingehen, weil diese Vorstellungen sind irgendwie breit publiziert in den ganzen wichtigen englischsprachigen philosophischen Zeitschriften. Es gab natürlich viele Gegenreaktionen, auch viele prominente Gegenreaktionen. Das Buch von Jürgen Habermas, das ja auf den Vortrag zurückgeht, ist eine klare Reaktion. Das ist kurz nach dieser Veröffentlichung entstanden. Habermas bringt in seinem Buch, er stellt die naturwissenschaftliche Grundlage auch nicht in Frage, es ist sogar zum Teil schlicht falsch in dem Buch, aber was ganz interessant ist, ist, dass er dem was entgegensetzt. Er sagt, also seine zentrale These ist die, ein bisschen vereinfacht gesagt, dass wenn wir Eltern zugestehen, praktisch das genetische Schicksal, also die natürlichen Anlagen ihrer Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, geht eine grundsätzliche Gleichgewichtigkeit in menschlichen Beziehungen verloren, und wir können uns deshalb nicht mehr als Freie verstehen. Das ist so, war so, ist so ganz im Groben Habermas Argument. Das Buch ist natürlich sofort auch in den USA übersetzt worden. Die Reaktionen darauf waren ausgesprochen kritisch. Die Reaktionen darauf sind dann wir müssen uns auch als, und die sind auch nicht, das Gegenargument ist auch nicht ganz an Hahn herbeigezogen, wir müssen uns auch als Freie und Gleiche verstehen können, wenn Eltern ihren Kindern beispielsweise durch ihren Erziehungsstil oder durch hohe Leistungsanforderungen oder Frauen durch Drogenmissbrauch in der Schwangerschaft ihre Zukunft verbauen. Auch dann müssen wir sowohl die Eltern als auch die Kinder weiterhin als Freie und Gleiche betrachten. Es gibt dann noch eine Reihe von Reaktionen aus dem eher kommunitaristischen Spektrum. Sandels zum Beispiel hat darauf reagiert. Das sind Ansätze, die sich gegen die Perfektion aussprechen. Das sind Ansätze, die im Grunde ein bisschen in Richtung, also so in Anlehnung an die Kontrasterfahrung, Erfahrungsthese in der katholischen Theologie argumentieren, und die sagen, dass wir praktisch ohne die Erfahrung des Imperfekten, ohne dass wir als Gesellschaft praktisch auch die Aufgabe haben, für Schwächere, für Kranke, für Behinderte zu sorgen, die grundsätzliche menschliche Qualität der Gesellschaft verloren gehen. Solche Reaktionen, die eher aus dem konservativen Spektrum kommen, also kommunitaristisch, konservativ, ich würde sagen eher aus dem konservativen Spektrum, führen, so wie ich die Debatte in den letzten Jahren verfolgt habe, haben eher dazu geführt, dass diese genetische Gerechtigkeitsthese von denjenigen, die sich für linksliberal fortschrittlich halten, weiter angeheizt hat. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die spannende Einführung in die Debatten. Habt ihr Fragen, Anmerkungen? Ja. Mich würde mehr interessieren tatsächlich die Gegenargumentation, weil für mich erscheint gerade dieses Gerechtigkeitsgeschichte einigermaßen logisch. Also weil ja einmal, wie sehr das jetzt sozusagen, die glauben, dass man von einem solidarischen Gesundheitssystem schon erledigt ist, okay, das kann man natürlich gesellschaftlich irgendwie diskutieren. Aber wenn wir von der Gesellschaft ausgehen, wo eben diese sozialen Gegensätze so nicht existieren irgendwie. Und eben technisch gesehen natürlich, oder wissenschaftlich gesehen, sind wir anscheinend im Moment längst nicht an dem Punkt angelangt. Aber deswegen kann man ja die Debatte trotzdem führen, weil irgendwie den Punkt habe ich auch nicht ganz verstanden, dass es wissenschaftstheoretisch unmöglich ist. Weil es halt irgendwie wer weiß jetzt ja, jetzt haben wir gerade den Computerspiel, wie alles zusammen, vielleicht kommen wir irgendwann da bestimmte Stellschrauben zu überlegen. Weil natürlich auch im Moment ja auch die Medikamentenforschung funktioniert auch Trial and Error. Und da wird es halt auch so gemacht, dass das erstmal Tieren getestet wird und irgendwann an Menschen und so. Und, ja, also da gibt es ja auch bestimmte Verfahrensweisen, da weiß ich jetzt nicht, warum die Genetik da grundsätzlich verlangt. Es gibt ja auch echt diese Medikamente, mit, die auch irgendwie im Wesentlichen durch Trial and Error irgendwie gemacht werden. Deswegen verstehe ich noch nicht ganz, was ist jetzt wirklich so grundsätzlich anders daran, dann eben auch, wenn es um Erbkrankheiten geht oder so, zu versuchen, an der Genetik rumzuschauen. Wenn das eben angenommen in der gleichen Gesellschaft erstmal umgeht, was ja die Autoren anscheinend so ein bisschen versucht zumindest, und angenommen, wir können es eben dann durch. Oder wenn auch mal ganz grundsätzlich nicht geht, auch ins Promethean. Also da, das sind Fragen, die man, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen beantworten muss. Also diese wissenschaftstheoretische These ist im Grunde die, dass ich, wenn ich, also das ist ein Argument, das tatsächlich praktisch aus der genetischen Theoriebildung kommt, dass wenn Systeme praktisch so komplex werden, wie man sich das heute für die genetische Regulation von den allermeisten Eigenschaften vorstellt, bedeutet das, dass jeder Eingriff, den ich praktisch in diesem System mache, mit Unsicherheit behaftet ist. Und wenn ich das am Menschen tue, also, und das bezieht sich jetzt, das wären dann Keimbahnmanipulationen. Also das wäre eine Keimbahnmanipulation. Das wäre im Grunde, ich müsste einen Eingriff machen an einem ganz frühen Embryo im wenig Zellstadium, um alle Zellen des Organismus praktisch zu erwischen. Was dabei rauskommt, sehe ich aber erst praktisch in dem Erwachsenen, letztlich dann erst in dem erwachsenen Menschen. Das ist das, was das naturwissenschaftliche Argument oder wissenschaftstheoretische Argument, was dagegen spricht. Und diese, letztlich ist es an der Stelle, also sowohl mein Argument als auch das Argument von denjenigen, die darauf hoffen, dass diese Techniken sich irgendwann mal verbessern könnten, letztlich auf einer gewissen spekulativen Grundlage. Weil also eine realistische Technikbewertung kann man natürlich nur auf der Grundlage von den Techniken machen, von denen man heute eine Vorstellung hat, wie sie funktionieren. Wenn es jetzt irgendwas völlig Neues erfunden wird, ja, mit dem dann ganz gezielte Eingriffe auf molekularer Ebene möglich sind, aber das haben wir bisher nicht. Also auch in der Chemie nicht. Also die Techniken funktionieren immer, auf der Ebene, wo ich nicht mehr sehe, was ich tue, ja, immer ja nur mit so indirekten Verfahren. Das ist die eine Ebene, aber das, auf was ich eigentlich raus wollte, ist, dass man kann schon sagen, warum die Debatte da nicht führen. Ich habe mich eher gefragt, welche Funktion hat die Debatte? Und ich glaube, dass, also das ist das, was ich so mit ideologisch überschrieben habe. Ich denke, dass wir hier, also wenn wir uns normalerweise mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen, haben wir konkrete Menschen im Blick. Ja? Wenn wir uns jetzt in dem Zusammenhang mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigen, haben wir nicht mehr konkrete Menschen, sondern Populationen, Bevölkerungsgruppen in Zukunft im Blick. Das ist das, was, also da wird praktisch der Gegenstand, also praktisch die Legitimation der Forschung verschiebt sich dann tatsächlich von der, und das war in dieser frühen Debatte, deshalb habe ich die auch noch genannt, von dieser ursprünglichen Zielsetzung dieser biomedizinischen Forschung, der Hilfe für individuelle leidende Patienten, verschiebt sich jetzt praktisch auf eine Ebene, wo eine Bevölkerung praktisch es geht dann um die genetische Verbesserung der Menschheit, es geht ums Ausmerzen von Krankheiten, aber es geht nicht mehr um die individuelle Therapie von Krankheiten, sondern es geht darum, dass praktisch Menschen mit bestimmten Erbanlagen und mit bestimmten Veranlagungen für Behinderung oder Krankheit gar nicht mehr erst das Licht der Welt erblicken. Das ist im Grunde die Zielsetzung und die halte ich, also ich halte die Zielsetzung für gefährlich, ja. Also weil damit praktisch eine subtile Bewertung von Lebensqualität mitschwingt, die, und zwar dann immer mitgedacht, dass die Methoden, das zu erreichen, gar nicht zur Verfügung stehen, ja, aber diese Zielsetzung trotzdem praktisch eine bestimmte Plausibilität, also sich so eine Plausibilität der Zielsetzung durchsetzt. Das ist das, warum mir das so Bauchschmerzen bereitet, die Debatte. Mal abgesehen davon, dass ich denke, dass es wichtigere Probleme auf der Welt gibt als genetische Gerechtigkeit. Ich habe hier noch... Wenn ich vorgelassen worden ist, in der Form... Ja, danach. Danach war dann die und dann... Ja, die war als erstes. Ist schon alles aufgenommen. Ach so. Ja. Das ist wahr. Nee. Also was weil du vorhin sagtest, es geht einerseits um philosophische Grundsätze, ne, die Leute ja da haben. Also ich sehe keine Aufhebung von Arm und Reich dadurch. Ne? Was ja eben halt so ein bisschen mit der Hintergrund war, ihrer Gerechtigkeit und Freiheit, der ist ja gar nicht da. Also außer, dass man den Zugang zu technischen Möglichkeiten bekommt, aber auch nur auf einem ganz speziellen kleinen Gebiet. Das heißt, es hebt den Rest gar nicht auf. Das andere ist der politische Einfluss, den ich da sehe. Also es geht darum, die Eingriffsregeln, die dann gemacht werden. Ja? Wer darf, was darf, wie darf man, das ja heute schon so zum Teil. Das ist ja das, worauf man dann auch keinen Einfluss mehr hat, also als Individuum mehr. Ja, das wird dann staatlich festgelegt. Und das Dritte ist, wenn Krankheiten aus dieser Veränderung entstehen, wer haftet dann dafür? Also es können ja auch aus diesen, weil sie ja nicht vorhersehbar sind, Veränderungen entstehen und die können wiederum zu Krankheiten führen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Und da muss jemand haften für diese ganze Geschichte. Ich glaube, da sind sehr viele kurzgedachte Sachen drin, weil ganz viele der Schrauben sich anfangen zu drehen in diesem Sozialsystem. Und ich denke, wenn man das alles einstellen will, dann müsste man an mehr Sachen drehen, als nur an so einer kleinen Anführungsstrichen Genetikschraube, die dann zu Veränderungen führen kann. Aber wie gesagt, selbst Beuys hat ja gesagt, man müsste erstmal darüber alles legen und gucken, eben wie will man es haben, wenn hier zum Beispiel auch behinderte Menschen da sind in der Gesellschaft, die man sich einstellen muss. Und es gibt ja hier schon oft genug Leute, die gar nicht mehr mit behinderten Menschen umgehen können, weil die schon außerhalb des Sichtfeldes sind. Ja? Auch das sind ja so eine Geschichte, die eine Rolle spielt. Also ich denke, das haben sie dort eben noch nicht ganz durchdacht, würde ich mal sagen. Und, diese kritische Biologiedebatte, dass ich da nochmal raus. Philosophisch und politisch gesehen, denke ich, sind da noch ganz viele Sachen, die dadurch ins Arge oder ins Hintertreffen geraten, die nicht geklärt werden können. Also das würde heißen, im Grunde im Plädoyer dafür, fangen wir erstmal damit an, soziale Gerechtigkeit auf der Ebene der Verteilung materieller Güter herzustellen. Und damit hätte sich diese Gene-Rich- und Gene-Poor-Debatte miterledigt. Ja, Beuys hat das ja gemacht. Es gab das zweite Buch von Beuys, wo er das dann wieder rausgenommen hat. Und da, also daran hat man schon gesehen, welche Einflussmöglichkeiten das war. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, sozusagen die Debatte erst führen zu müssen, um es zu machen, weil ich glaube, ein Teil der Gesellschaft handelt schon längst anders. Also das heißt sozusagen bei chronischen Krankheiten, also die letzte Welt-AIDS-Konferenz hat gerade ergeben, so nach dem Motto, eventuell gibt es gentechnische Möglichkeiten, um die Vermehrung des HIV-Virus im Körper zu verhindern. Und das ist natürlich die Hoffnung der Leute extrem groß, weil es sozusagen dann eben auch einen zeitlichen Rahmen gibt, der Lebensqualität hin oder her, dann bedeutet ab der Zeit oder sowas stirbt man. Im Durchschnitt. Und das ist natürlich, also da finde ich, ist meiner Ansicht nach noch viel früher zu schalten, bevor man über die biologischen Möglichkeiten oder sowas redet. Was verstehen wir denn unter Lebensqualität? Also für mich ist das dann immer noch nicht geklärt, also angefangen bei Sterbehilfe, bei was weiß ich und so weiter. Das müsste ich eigentlich als Grundlage nehmen, um dann über gentechnische Möglichkeiten zu reden, weil es, also klar, die moralische Empörung über wir basteln an Embryonen rum oder sowas ist sehr viel größer, wie Leute befinden sich in einem schon kranken Status, der sich dann auch noch nicht mal, sage ich jetzt mal, absichtlich ergeben hat, aber sie möchten es loswerden. Und da, glaube ich, wird der Druck groß. Also die Leute sind dann hinterher und stellen sich auch zur Verfügung für Experimente mit Trial and Error und unterschreiben auch was, dass niemand haftet, wenn es schief geht. Also das ist, glaube ich, Dann, ja. nehme gerne. Ja, also ich bin gerade bemüht, die Argumente auseinanderzuhalten, weil irgendwie klar ist, es schafft ja Unbehagen, wenn man darüber nachdenkt. Hier in Manipulation ist so, aber irgendwie. Ist aber irgendwie. Ja? Ja, weil eben erstmal diese komplexen Zusammenhänge und so. Das ist komplex. Ja, der Körper ist auch ein extrem komplexer Zusammenhang. Trotzdem nehme ich Penicillin oder irgendwelche noch viel haarsträubendere Medikamente irgendwie und behandle jetzt dieses komplexe System auch in einer Art und Weise, wo ich auch nicht genau weiß, sobald, wenn ich da jetzt was verändere, wenn ich da jetzt irgendwie eine Chemotherapie mache oder was auch immer, da kümmere ich auch ganz viele Sachen kaputt und man weiß auch nicht genau, was dabei rauskommt. Aber trotzdem basierte die Medizin darauf, irgendwie zu gucken, wie kann man das handeln, auch ganz ein extrem komplexes System ist das. Und genauso würde ich dann auch sagen, gut, eben bei Genen auch so komplex, wie sich das alles verschachtelt und so weiter, ist ja auch kein prinzipielles Argument dagegen, daran irgendwie rumzubasteln. So, auch die Frage mit der Zukunft so. Ich meine, natürlich, wir müssen doch auch Entscheidungen treffen für zukünftige Generationen, machen wir ja dauernd. Klimawandel, weiß ich nicht, oder auch Impfungen von mir. Sind ja auch ne, so verschiedenste Sachen, die ja schon auch ein bisschen so eine Zukunftsperspektive haben. Wenn dann eben ein Kind geboren wird, irgendwie impft das mit einem bestimmten Risiko, dass es dann vielleicht auch stirbt, was für das einzelne Individuum vielleicht sogar auch eben ein blödes Risiko ist, was aber insgesamt eben auch eine Generation gezogen wird, diese Impfung durchzuführen, Sinn macht und so weiter. Also das sind ja irgendwie auch Fragen, die auch nicht irgendwie so rein genetisch sind und sich darauf beschränken, sondern irgendwie so prinzipiell zu überlegen, wie könnte auch für zukünftige Generationen Erbkrankheiten sozusagen versuchen, in den Griff zu kriegen, finde ich jetzt auch keine prinzipiell problematische Geschichte irgendwie. Und dann ist so irgendwie jetzt der Punkt, dann ist ja tatsächlich, da sind eben was ich jetzt als wirklich Unikat bei der Gen-Geschichte ist ja, die sind noch gar nicht auf der Welt. Und da wird dann sozusagen schon rumgebastelt. Und eben bestimmte Krankheiten vermieden. Okay. Und was hat das für Wie kann man das Argument jetzt? Ja. Es gab hier Meldungen, wollen wir die einfach mit reinholen und dann. Ja. Also, ich glaube, das Problem ist erstmal festzustellen, was bedeutet überhaupt eine Erbkrankheit zum Beispiel. Also, welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat zum Beispiel Behinderung? Und was spielt damit, wenn man sozusagen künftige Generationen von Behinderungen freihalten will? Ich würde vermuten, dahinter steht sozusagen das Bild, Leitfreiheit oder ein glückliches, erfülltes Leben kann ich nur haben, wenn ich in der Produktion auch funktioniere. Und wenn ich sozusagen als autonomes Individuum ohne Hilfe von anderen Leuten existieren kann. Und das würde ich erstmal sozusagen auf so ein Selbstverständnis innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft zurückführen und deswegen sagen, da Behinderung ist eine ganz große Projektionsfläche, wo irgendwie sozusagen auf einmal sich Körper den kapitalistischen Anforderungen entziehen. Und deswegen habe ich dann das Gefühl, dass es irgendwie schädlich für die Leute. Anstatt zu sagen, okay, wie können wir denn gesellschaftliche Bedingungen schaffen, wo das für die Leute die Behinderung am Ende gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Also, wie in der Behindertenbewegung immer gesagt wird, man ist nicht behindert, man wird behindert. Also, sagen wir verfügen über gesellschaftlich super viele Einrichtungen, Barrierefreiheit herzustellen, Blindenleitsysteme herzustellen und so weiter. Das zweite Argument, weswegen ich sagen würde, es ist problematisch, dann über Erbkrankheiten zu reden und über ein Vermeiden zu reden, ist sozusagen der Prozentsatz von Behinderungen, die tatsächlich erblich bedingt sind und die vorher feststellbar sind, relativ gering ist. Und trotzdem hat es einen Effekt, wenn man so einen Diskurs erstmal lostritt, dass sozusagen Eltern, die behinderte Kinder haben, sozusagen unter dem Verdacht stehen, der Gesellschaft auf der Tasche zu liegen durch die extra Ausgaben, die so die ganzen Technologien kosten, die sozusagen ein gutes Leben für Menschen mit Behinderung ermöglichen. Und ja, mache ich hier erstmal gut. Okay, du wolltest? Ja, ich wollte mal nur noch zu dir sagen, dass ich finde, dass man Medikamente also Genetik-Trend immer natürlich nicht vergleichen kann. Ich finde, also vor allem nicht das weiter drauf beziehen, irgendwie, wenn ich irgendwie daran denke, dass Medikamente die ganze Pharmaindustrie auch mit so viel Pharma gemacht und dass da auch so schlimme Sachen passieren und so. Und da würde ich nicht den Schluss denn draus ziehen, dass man das mit Genen genauso machen könnte. Das finde ich für mich nicht tragbar. Also dieses Augenblick. Das bist du dran. Ja. Okay. Also ja, ich wollte gerade nur sagen, dass es sehr viele Leute in der Welt schon geben, die irgendwie genetische von genetischen Praxen benutzen, und ich finde das sehr erleuchtend, die Gründe dafür, etwas zu gebrauchen oder nicht zu gebrauchen. Es gibt immer Leute, die irgendetwas, wenn du ein Angebot machst, dann wird irgendwelche Leute wird das schon gut finden, aber es gibt auch immer welche, die es nicht gut finden. Und wenn man sich diese Gründe anschaut, finde ich das halt erleichternd. Daher ein paar Beispiele. Man hat ein paar Gene, für die impliziert in Zwerg, Zwergwuchs, hat man schon gefunden, und da gibt es so einen Patientenverein in Amerika, und da waren sie irgendwann mal zusammen, und da hat einer so ein T-Shirt getragen, worauf geschrieben war: Endangered Species. Also wir sind eine gefährdete Art. Daher, dass man ja, wenn man das Gen jetzt kennt, dann kann man das auch vermeiden, Kinder zu kriegen mit diesem Zwergwuchs. Aber andere haben dann auch gemeint, dass es ein gutes Ding ist, weil wenn man sich als zwei Zwerge gerne ein Kind haben will, das auch Zwerg ist, kann man vermeiden, dass es von beiden Eltern das Gen erbt, denn das heißt dann, dass das Kind mit Komplikationen und Krankheiten noch dazu, das kriegt dann noch dazu, nicht nur der Zwergwuchs, was gewünscht ist. Das ist nur so ein Beispiel, das zeigt, wie kompliziert das alles ist. Noch ein Beispiel. Ein lesbisches Paar in Amerika haben irgendwie durch Präimplantationsdiagnostik ein Kind haben wollen, das taub ist, weil sie beide taub waren. Manche Leute würden sagen, das ist eine doppelte Behinderung, die ist taub, die Eltern sind taub und das Kind ist auch taub und es hat lesbische Eltern. Aber die haben das gewollt, weil die möchte gerne ein Kind haben, die in ihre Gemeinschaft irgendwie gut reinpassen. Ja, man konnte sehr viele Beispiele dazu fügen, aber nur so ein paar fürs Überlegen. Ich habe jetzt hier niemanden, also wer? Ja? Also ich meine, warum das in so Gerechtigkeitsdebatten aufkommt, ist ja der Grund, dass wir aufgrund genetischer Unterschiede, die wir gerade durch einen Zufall erhalten haben, ja in liberalen, kapitalistischen Gesellschaften sehr ungleiche Ergebnisse haben. Also kann sein, jemand ist sehr redegewandt oder jemand ist sehr intelligent oder sowas, und der wird in seinem Leben durch diese Eigenschaften sehr viel Erfolg haben. Würde man da gut sein, also da könnte es eine gute Relation geben. Und das führt dann halt zu sehr großen Ungleichheiten, die sozial entstehen, weil wir ein System haben, das halt, sagen wir mal, Leute bevorzugt und Leute benachteiligt, sodass wir am Ende ein Ergebnis haben, eine sehr ungleiche Gesellschaft haben. Die Frage, die die politischen Philosophen wahrscheinlich diskutiert haben, ist ja dann die, wie man es genetisch, wie man genetisch in gleichere Bedingungen schafft. Dann aufgrund der gleichen Bedingungen haben wir dann ähnlichere Verwirklichungshorizonte. Und es gibt einen Gegenvorschlag auch aus der politischen Philosophie von Jared Allen Cohn, einem analytischen Marxisten aus Oxford, der zwar das gleiche Problem gesehen hat, aber eine andere Antwort gegeben hat. Und zwar nicht eine genetische Antwort, sondern eine, die danach fragt, was für ein Gesellschaftssystem haben wir denn, dass zum Beispiel die genetischen Ungleichheiten, die uns qua Geburt zufallen, sind ja also Zufälle, die wir an qua Geburt haben, dass diese Ungleichheiten eigentlich dann, also die führen zu, also diese genetischen Ungleichheiten, die wir haben, führen zu sozialen Ungleichheiten. Und er hat sich eigentlich gefragt, dass es eher darum gehen müsste, dass wir ein Gesellschaftssystem organisieren, das wieder gleich umverteilt. Also man kann es durch ein Steuersystem zum Beispiel machen, man könnte es aber auch so machen, dass zum Beispiel Leute, die genetisch benachteiligt sind, dann viel stärker gefördert werden oder mit ganz anderen Ressourcen Zugangsmöglichkeiten haben. Und dann verschiebt sich die Diskussion, die da eigentlich stärker genetisch fokussiert wird, eher auf so eine Verteilungsgerechtigkeitssache, wo man dann sagen wir mal, das genetische Moment entschärfen kann und eigentlich sagen kann, es muss eigentlich darum gehen, dass man liberal-kapitalistische Gesellschaften so umgestaltet, dass sie nicht mehr diese Ungleichheit auch genetisch begründet produzieren können. Ich würde da gerne eine Anmerkung machen. Ne? Ich finde es spannend, sozusagen zu rekonstruieren, auf welchen Grundlagen diese Argumentationen aufbauen. Ich finde trotzdem immer, dass, also aus meiner Perspektive, es wichtig ist, im Blick zu behalten, was jetzt wirklich auf der DNA auszumachende oder von mir aus auch dem Genom im breiteren Sinne auszumachenden interindividuellen Unterschieden resultiert und was Projektionen in diese Annahmen ist, dass es da eine genetische Determination gibt. Und ich finde das extrem erstaunlich, dass gerade so Sachen wie Intelligenz, besondere Agitation, die dann zu besonderer Repräsentativitätsfunktion oder Möglichkeiten und so weiter entstehen, kognitive Leistungen oder was auch immer, dass das immer noch in diesen Diskursen auf so genetische Grundlagen zurückgeführt wird, obwohl in der Genetik selbst genau diese Debatte gerade total am Brechen ist. Ne? Ich habe so ein bisschen heute Morgen versucht anzuskizzieren, wir können das heute auch noch während des Workshops weiter diskutieren, aber da wäre ich total vorsichtig, dass man nicht dann auch in der Gegenargumentation dann selber wieder in die Falle tappt, auf einmal doch wieder von der Angeborenheit der Intelligenz zu sprechen, so. Aber ich finde es total wichtig, diese Grundlage da auch aufzubauen, weil ich finde, es ist total ungeklärt, was sozusagen diese, das was wir als, was der Intelligenztest misst, wie das eigentlich zustande kommt. Ne? Also, wir kennen in der Psychologie ja die Anlage-Umwelt-Debatte hoch und runter und ich glaube, das ist nach wie vor eine große Auseinandersetzung an dem Punkt und die Genetik entwickelt sich weg von dieser Determinationsannahme. Das hattest du ja auch ausgeführt. Ich habe hier jetzt noch zwei Meldungen, sonst wenn ihr was... Ja, du nennst es jetzt in eine andere Richtung. Okay, nein, ich überlege nur gerade, weil ich mich da... Also, ich wollte nochmal auf die Leidensfreiheit als Möglichkeit, wieder in kapitalistischen Produktion verfügbar zu sein und darauf eingehen, weil ich finde, das ist natürlich was, es gibt aber trotzdem ein Leiden, das zum Beispiel einfach nur schmerzhaft ist. Und in dem Moment, wo es schmerzhaft ist, das natürlich sehr problematisch wird, weil ich dem nicht ausweichen kann. Und wenn sich eine Alternative bietet, nämlich zum Beispiel eben eine genetische, ich muss die Nebenwirkung von Medikamenten nicht mehr aushalten oder sonst was, dann ist das natürlich, also gerade im Diskurs mit den Personen, sehr, sehr schwierig, ihnen zu vermitteln, dass da, ja, sie damit nur noch wieder ins Produktionssystem oder so einzugliedern sind, weil das, ich glaube, das Drängen des Einzelnen dann ganz anderes ist. Und da finde ich dann Subjektwissenschaft schon wieder wichtig, nochmal zu gucken, eben wenn die Möglichkeiten da sind, werden sie auch genutzt. Und das ist dann so die Frage, wo ziehen wir die Grenze? Also auch heute, was dann mit Ethik und Moral nochmal zum Klonen oder sonst wie gesagt, also wer zieht denn die Grenzen? Da finde ich es dann spannend zu gucken, okay, gut, wer stellt jetzt gerade welche Theorien auf, aber wie verhalten wir uns denn dazu? Also welche Position nehmen wir ein in dem Zusammenhang, wo jemand seinen eigenen Leidensdruck reduzieren möchte? Du darfst wieder Zeit, ne? Ja, ich würde, glaube ich, aber ich sage zum Schluss nochmal. Oh, genau. Ja, super. Ja, mein Partner bezog sich, glaube ich, auch mehr darauf, sozusagen Projektion in die Zukunft, also wo ich sage, ich vermeide Leiden, was ich sozusagen antizipiere für noch nicht vorhandene Subjekte, ist ja was anderes, als wenn ich mich dazu stelle, wenn Subjekte sagen, ich möchte die und die Therapie für mich in Anspruch nehmen. Da würde ich einen Unterschied machen. Und es ging ja vor allem darum, zu sagen, welcher gesellschaftliche Druck lastet denn in dem Moment, wo Verfahren möglich sind, vermeintlich Erbkrankheiten zu vermeiden, welcher Druck lastet dann gesellschaftlich unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen auf denjenigen, die das nicht machen. Deswegen, glaube ich, haben wir da gar keinen Widerspruch. ich hier nochmal sehe, sind dann ganz klar, es hat nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Auswirkungen. Und das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Also gerade wenn auch noch staatliche Eingriffe dazukommen, ist es nicht mehr individuell für mich messbar zu sagen, okay, das geht nur mich was an und ich schädige meinen Körper, sondern es geht hier um einen Eingriff von außen, der mir entweder aufgezwungen wird oder gesellschaftlich von mir gefordert wird, je nachdem, das kommt ja auch dazu. Und dann frage ich mich immer, was und wer kann sich sozusagen bestimmte Sachen leisten dann da innerhalb? Weil ich, wenn ich die Untersuchung mitkriege, ist ja von einer Gesundheitsbehörde gemacht worden in den USA, da geht es ja dann letztlich darum, da hängt dann Versicherung dran, ne? Leistungskataloge und, und. Das hat also sehr viel nachher. Was kann ich wirklich machen und wie viel bekomme ich? Der Rest ist dann auch wieder, heißt wieder arm und reich. Also das heißt, alle anderen Zusatzsachen kann ich mir nur leisten, wenn ich Geld habe. Oder eben halt ja, Beziehungen, je nachdem, was ich dann einbrauche. Ich denke, daher ist dann der Unterschied zwischen individuellen und gesellschaftlichen Auswirkungen sehr wohl zu diskutieren bei jedem Eingriff. Also ob es gentechnischer Art ist oder wenn es eine Behörde macht oder sonst wie. Also man sollte immer gucken, wer hat welchen Nutzen davon und wo ist der wirklich. Und abgesehen von dieser Arm- und Reich-Problematik, frage ich mich dann noch, wo die Grenzen oder der Unterschied zwischen Praktiken, die in den 30er Jahren durchgezogen wurden von Sterilisationsmaßnahmen, wenn es einen gesellschaftlichen Zwang gibt oder einfach die Möglichkeit, solche Therapien durchzuführen, dann gibt es irgendwann auch den gesellschaftlichen Zwang. Man hat ja die Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, wenn man dann ein behindertes Kind zur Welt bringt, ist man selbst schuld, wenn man die Möglichkeit nicht genutzt hat. Und das ist dann praktisch, nimmt sich das da auch nicht mehr so viel von staatlichen Vorgaben, dass halt Menschen mit einer Erbkrankheit, dass es denen einfach verboten wird, Kinder zu bekommen. Das ist mir auch sehr klar. So. Ja, ganz kurz nochmal, weil ich die soziale Frage lässt sich auf die Medizin insgesamt anwenden, also AIDS-Medikamente zum Beispiel. Ist ja eine Sache, kann man jetzt sagen, dürfen wir nicht entwickeln, weil dann die Reichen überleben und die Armen irgendwie krepieren, weil sie sich die Medikamente nicht leisten können. Also, das ist ja irgendwie allgemein. Also immer wenn ich mir gerade wenn es teuer wird, irgendwie im medizinischen Fortschritt, habe ich dann ja innerhalb von sozialer Ungleichheit einen immer diesen Selektionsmechanismus, mindestens weltweit irgendwie, wo die Armen halt sich keinen Zugang zu dieser medizinischen Versorgung haben. Also das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist eher eine allgemeine Frage. Und das auch mit diesem Voraussehen, das gibt es ja auch schon. Und wenn ich jetzt es gibt auch solche Krankheiten, ich kenne mich ja nicht so aus, aber eben Babys, wo man weiß, okay, jetzt, die haben eine Krankheit, wenn sie jetzt eine OP kriegen als Baby, wird sich eine bestimmte Krankheit, eine bestimmte Knochenverschiebung oder so im späteren Alter nicht auswirken oder so. Wird ja auch gemacht eben, ohne dass da irgendwie sozusagen, also ne, dass wir auch für die Zukunft für das Kind schon mal schieben, hey, die soll nicht irgendwie später eine Schieflage haben beim Knochenbau oder so. Und wir sehen jetzt auch nicht ein großes ethisches Problem. Ne? Das so eine OP zu machen und das so irgendwie bei Genetik dann das Gleiche. Also ich habe jetzt hier noch eine Wortmeldung, ich würde dann hier Schluss machen. Sigrid, noch mal so ein letztes Wort geben. Habt ihr noch irgendwer, der dringend? Also ich finde die Diskussion teilweise extrem abstrakt. Zum Beispiel wundert es mich, dass keiner die Frage stellt, wer vorstellt überhaupt. Das sind doch heute immer mehr private Institutionen. Also die gesamten Dinger laufen auch in privater Hand. Sowohl die Finanzierung als auch die Profite, die da rauskommen. Bis hin zu den negativen Beispielen, wo hier beim Patentamt schon Menschen angemeldet werden, die dann der Pharmaindustrie gehören. Also es ist ja nicht nur eine rein abstrakte Ebene, was AIDS ganz allgemein oder so bin, sondern wer hat die Verfügungsgewalt letztendlich über Möglichkeiten, nicht egal wie abstrakt sie sind. Das ist eine ganz konkrete Ebene. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir folgen hier so einer merkwürdigen amerikanischen oder britischen Diskussionsschiene. Ich kenne mich ein bisschen in Frankreich aus und da habe ich diese Art von Diskussion nie so abstrakt erlebt. Also auch, das ist vielleicht ein sehr spezielles, eine spezielle Sicht, auch Stellen von Behinderung ist dort ein anderer. Also die Behinderung als solche ist nicht so verschlossen wie hier bei uns, dass die Leute weggesperrt werden, sondern es ist durchaus möglich, sie öffentlich in ihren Quartieren oder in ihrem Leben halt auch zu sehen. Und ich denke, dass auch damit eine Art von Diskussion oder ein gesellschaftliches Herangehen, wieder abstrakt natürlich verbunden ist, etwas anders ist als bei uns oder in England oder in Amerika. Also Gesellschaft ist nicht nur Gesellschaft. Okay. quasi Interesse über die Leute. Dann würde ich dir nochmal. Ja, ich möchte auch nur auf ein paar wenige Sachen noch eingehen. Also zum einen die Geschichte mit Cohn und der Grundlage von Rawls. Also ich denke, ein systematischer Fehler jetzt von den Vieren ist, dass sie eigentlich die Grundlage von Rawls unterlaufen. Und zwar deshalb, bei Rawls geht es erstmal darum, dass natürliche und soziale Unterschiede, mit denen Menschen zur Welt kommen, von daher anerkannt werden, dass sie die Grundlage dafür sind, für die Frage, wie Ressourcen zu verteilen sind. In dem Moment, wo praktisch die natürliche Grundlage, mit der Menschen zur Welt kommen, zur Disposition steht, dann ist dann die Frage, was soll hier eigentlich verteilt werden? Und die machen das dann so, dass sie sich einfach vorstellen, genetische Anlagen werden verteilt. Und das ist natürlich tatsächlich eine ausgesprochene abstrakte Idee, die so nicht funktioniert, ja, weil Ressourcen wie Geld oder Zugang zu Nahrung oder was weiß ich was, die sind erstmal getrennt von uns, die können tatsächlich, es ist möglich, die zu verteilen und aus verschiedenen Gründen, die in dem System liegen, funktioniert es nicht, das so zu verteilen, wie es irgendwie gerecht wäre. Aber natürliche Ausstattung zu verteilen, die an den Körper gebunden sind, das ist natürlich irgendwie ein bisschen eine komische Vorstellung. Das ist das eine. Und dann noch mal zu dir wegen dieser Frage von, ich lasse mich auf Therapien ein, die mir auch schaden können und alles, was dahinter steht. Ich glaube, was ich nachvollziehen kann, ist erstmal diese Reaktion darauf, was soll denn an genetischen Eingriffen anders sein als an anderen Eingriffen. Und das teile ich erstmal grundsätzlich. Die Frage muss man nämlich tatsächlich in jedem Einzelfall stellen. Und viel, was die Genetik kann, unterscheidet sich überhaupt nicht von dem, was bisher in der Medizin auch schon gemacht worden ist. Und da muss man, denke ich, dann einfach gucken, dass dann, wenn ich eine Diagnostik oder eine Therapie angeboten bekomme oder sie auch haben will, ja, dass ich als Individuum bin oder ich als Person, die dann die Folgen, die auch mit Unsicherheit verbunden sind, abwägen kann oder abwägen muss. Ja. Ich habe, wenn ich beispielsweise AIDS habe, habe ich die Möglichkeit, Medikamente zu nehmen, aber ich trage natürlich auch habe dann erhebliche Nebenwirkungen von diesen Medikamenten. Und dann ist es eine individuelle Entscheidung, wie ich damit umgehe, ja, also welche Medikamente ich nehme. Und dann kommen da eine ganze Reihe von sozialen Fragen dazu. Was wird mir angeboten? An was wird geforscht? Was kostet was? Welche finanziellen Mittel habe ich? Ist es solidarisch finanziert oder nicht? Das sind dann nochmal Fragen, die da drumherum gruppiert sind. Und die komplex genug sind, ja, und es ist auch schwierig dann im Einzelfall irgendwie zu wissen, ist dieses Medikament, das mir jetzt angeboten wird, hilft mir das wirklich, ja, oder verdient da nur jemand viel dran und deshalb wird es mir angedreht. Also das kommt da ja alles irgendwie, das spielt da alles mit rein. Ich denke nur, dass wenn wir Entscheidungen treffen für unsere zukünftigen Kinder, ja, und zwar noch nicht mal für ein Kind, das jetzt geboren ist und auch noch nicht selbstbestimmt entscheiden kann, sondern für das ich dann, wenn es, was weiß ich, einen Herzfehler hat und eine Operation braucht, eine Entscheidung treffen muss, dann ist das ist immer bezogen auf eine konkrete andere Person, ja, die ich als Person und als Subjekt mit Rechten und mit Ansprüchen anerkenne als Gegenüber. In der Diskussion über die genetische Gerechtigkeit und die genetischen Veränderungen von zukünftigen Menschen geht es noch nicht um Personen, die es schon gibt, ja, sondern es geht um Personen, die hergestellt werden sollen, die in die Welt gesetzt werden sollen, ja, und die bestimmte Eigenschaften haben sollen. Und das finde ich was grundsätzlich anderes. Und da ist für mich der Bruch drin, nicht in der Methode, wie das geschieht, ja, sondern dass praktisch nicht mehr der Blick auf die individuellen Menschen mit ihren Bedürfnissen und Lebensumständen und Plänen und was weiß ich was im Mittelpunkt des Handelns stehen, sondern eine abstrakte zukünftige Bevölkerung. Und die praktisch dann über die Wünsche der Eltern angesprochen wird. Das finde ich, ich habe das auch nicht hundertprozentig an jeder Ecke zu Ende gedacht, aber an der Stelle, denke ich, stellt sich das Problem auf eine andere Art und Weise. Ja, weil es nicht um die Therapie von meinem Kind geht, also auch nicht, was weiß ich, von einer schwangeren Frau, sondern eine Projektion in die Zukunft. die an der hier, die hier angesetzt wird. Und dann noch was zu dir, wegen dem Umgang mit Behinderung und mit Krankheit. Ich glaube, was also sowohl auf der Ebene, wie man irgendwie bestimmte therapeutischen Optionen einschätzt, weil, als auch auf der Ebene, was weiß ich, was ein Leben mit einer bestimmten Behinderung, die ich nun mal nicht ändern kann, bedeutet. Wir haben es hier immer mit Lebensqualitätsbestimmungen zu tun, die unseren Überlegungen da zugrunde liegen, und zwar meiner Ansicht nach auch unausweichlich. Und wir wissen, dass Lebensqualität letztlich zuverlässig nur subjektiv bestimmt werden kann. Und das Problem hat man auch bei sowas, wie wenn man eine Therapie für einen Säugling anbietet. Das Problem ist, dass bei solchen Handlungsoptionen eben man nicht darum rumkommt, Lebensqualitätsentscheidungen für andere zu treffen. Also wenn ich beispielsweise, das ist mein Forschungsfeld im Moment gerade, ja, ein schwer herzkrankes Kind habe, was neu geboren ist, und die Eltern müssen gemeinsam mit den Ärzten entscheiden, soll dieses Kind operiert werden oder nicht. Ja? Da gibt es oft für die Betroffenen nur die Möglichkeit zu überlegen, was bedeutet das für das Kind. Ja, das bedeutet diese Belastung durch die Operation. Niemand von uns weiß, wie ein 3-4 Tage altes Kind, und zu früh werden die Operationen durchgeführt, empfindet dabei. Ja, was es bedeutet, irgendwie 5-6 Operationen bis zum ersten Lebensjahr zu haben und dann vielleicht doch nicht zu überleben. Da müssen praktisch solche Lebensqualitätsüberlegungen, die spielen da zwangsläufig mit rein, und da neige ich dazu, einfach zu sagen, wir kommen an solchen Punkten nicht drum rum, mit solchen Lebensqualitätsbeurteilungen zu arbeiten. Wir müssen uns aber immer darüber im Klaren sein, dass sie subjektiv sind, ja, und dass es meine Projektionen sind, die hier zugrunde liegen, und nichts anderes, ja. Objektiv lässt sich darüber relativ wenig sagen. Ja, das war schon viel in die Richtung, was wir dann auch als nächstes diskutieren. Wir hatten gesagt, wir machen hier eine ganz kurze Pause. 20 nach, pünktlich geht es weiter, damit wir ohne Diskussion rumkommen. Wir bauen hier so ein bisschen. Ja.